Stoffen, Schweine werden wir nicht. Stellt ihr uns auf, saust mal von sich. Ihr macht das Recht zu Unrecht, frei nicht so schlecht. Doch wir werden weiter kämpfen, denn wir sind im Recht. Wir fordern Freiheit des Geistes, frei für das Recht. Ihr könnt uns nicht brechen. Wir fordern Freiheit des Geistes, frei für das Recht.